prangt nur rum. Meine verdirbt nur Smart. So noch, noch Nacht, nee, keine Rüst kann schenken. Naar jou. Mijn hart. Zo.